WDR 3 Hörspiel mit Dominik Josic im Studio. Herzlich willkommen zum Hörspiel hier in WDR 3. Sie hören gleich den zweiten Teil von Ich werde nicht hassen. Ein dreiteiliges Stück ist das, in dem die Lebensgeschichte von Izzeldin Abu-Aish erzählt wird. Der Palästinenser wächst auf in einem Flüchtlingslager in Gaza. Er weiß, was es bedeutet, ohne Heimat leben zu müssen. Und trotzdem wird er nicht von Rachegedanken geleitet, sondern sein Anliegen ist es, zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln. Und zugute kommt ihm dabei auch, dass er schon früh den Rat seines ersten Lehrers befolgt hat. Der hatte den Schülern nämlich erklärt, dass sie alles werden können, wenn sie nur fleißig lernen. Insofern wurde Bildung zur eigentlichen Waffe für Abu-Aish in seinem Kampf gegen Ignoranz, Elend und Hass. Ich wünsche Ihnen jetzt spannende Unterhaltung bei Teil 2 des Hörspiels, das übrigens auf Abu-Aishs Autobiografie beruht und auf Gesprächen, die wir für das Stück mit ihm geführt haben. The most difficult thing in life that I don't want also anyone to be homeless. Was ich keinem Menschen wünsche, ist, obdachlos zu sein. His house to be demolished. Wenn dein Zuhause zerstört wird, because home is the protector. Und du ohne Dach über dem Kopf bist. To provide you with safety, privacy, dignity. Weil ein Zuhause Schutz ist. Sobald man sein Zuhause verliert, ist man ungeschützt. Man verliert ein Stück Menschenwürde. Once you are homeless, unsafe, no dignity, no privacy, you become naked in this world. Israel weitet seine Offensive in Gaza-Stadt drastisch aus. Ich werde nicht hassen, von Izzedine Abu-Aish. Nach einer Theaterfassung von Silvia Armbruster und Ernst Konnerik. Hörspiel in drei Teilen. Bearbeitung und Regie Claudia Johanna Leist. Zweiter Teil. Das Haus räumen? Was? Wir haben nichts als die Hosen. Die israelischen Panzer kamen in der Nacht. 8 Stunden standen wir draußen. Männer, Frauen, Kinder, die Alten, bis es dämmerte. Ich frage mich noch heute, wie haben sich diese Soldaten gefühlt, als sie ihre Waffen auf weinende Kinder richteten, die sich schlaftrunken an ihre Mütter klammerten. Um 8 Uhr kamen die Bulldozer. Um 9 Uhr war alles platt. Tausende waren obdachlos. Der Grund war lapidar. Ariel Sharon, der damalige Oberbefehlshaber von Gaza, fand, dass die Straßen in Camp für seine patrouillierenden Panzer zu eng wären. Irgendetwas musste dieser Sharon gegen unsere Familie haben. Etwas ganz Persönliches. Aber Hass kam und kommt mir nicht in den Sinn. Ich sah, wie mein Vater, meine Mutter, meine Geschwister, mein ganzes Volk unter der willkürlichen Gewalt litten. Ja, ich war wütend. Aber ich war überzeugt davon, dass meine Waffen weder Steine noch Gewehre sein konnten. Meine Waffe ist Bildung. Bildung, ja. Mit den 400 Lira, die ich bei den Madmunis verdient hatte, und etwas Erspartem von meinen Eltern, hatten wir genug, um ein anderes Haus zu kaufen. Das neue Haus war zwar nicht viel besser als das alte, aber es war ein Haus. Ein Dach über dem Kopf. Die ganze Verwandtschaft spricht heute noch davon, dass Izzedine schon mit 15 Jahren für seine Familie ein Haus kaufte. Mein jüngerer Bruder Nu hingegen konnte sich mit dem Unrecht, das man uns angetan hatte, nicht abfinden. Er schloss sich der Fatah an. Höre auf mich nur. Nimm lieber ein Buch und lerne. Ich habe gelernt, nämlich was passiert, wenn sie Waffen haben und wir keine. Glaubst du im Ernst, dass Waffen uns die Freiheit bringen? Jedenfalls eher, als da zu sitzen und Gedichte von Mahmoud Darwish zu lesen. Wallahi, es tut mir weh, dich so reden zu hören. Ich bin dein großer Bruder. When you see someone doing something wrong, you feel angry. So you jump to prevent. Wenn Sie sehen, dass jemand etwas falsch macht, dann werden Sie wütend und versuchen es zu verhindern. That's what do we need. This is the positive anger. Das ist es, was wir brauchen. Positive Wut. Not anger that I hold everything and destroy. Ich rede nicht von zerstörerischer Wut. Wir brauchen konstruktive Wut. We don't want to be destructive or to have destructive anger. We need a constructive anger. 1975 machte ich meinen Schulabschluss. Sofort bewarb ich mich um ein Stipendium an der Universität in Kairo. Nur 4 Studenten aus Gaza wurden zum Medizinstudium zugelassen. Einer davon war ich. So wurde ich der erste Abul Aish, der eine Universität besuchte. Bei meiner Abreise nach Kairo war ganz Jabalia auf den Beinen. Meine ganze Verwandtschaft, Nachbarn, Freunde. Ich sorgte dafür, dass Vater neben mir war und stolz mit mir die Segenswünsche entgegennahm. Aber nicht nur die Segenswünsche, auch die ersten Fragen, die Wehchen und Krankheiten betreffend. Dr. Azzedin, da zwickt es. Dr. Azzedin, da unten tut mein Bein weh. Gott sei mit dir. Ehre, gut. Gute Reise. Assalamu. Vergiss uns nicht. Ich bin noch kein Doktor. Aber du bist angenommen. Also bist du Doktor. Und nicht irgendein Doktor, sondern Dr. Abul Aish. Kairo war eine andere Welt. In Gaza gab es nichts. In Kairo alles. Musik, schrille Lichterklamen, Clubs, Kinos, Partys und Mädchen. Aus! Musik aus! Ich muss lernen! Ich wollte so schnell wie möglich mein Studium beenden. 1983 war es dann soweit. 5 Jahre Universität und ein praktisches Jahr am Uniklinikum in Kairo. Ich war Dr. Azzedin Abul Aish. Doch zuvor geschah etwas Trauriges. Wenige Tage vor meinem Abschlussexamen kam mein Bruder Nur nach Kairo. Meine Mutter hatte ihn geschickt. Er war gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Mit 18 hatten ihn die Israelis wegen seiner Aktivitäten bei der Fatah eingesperrt. Er war entmutigt, ohne Selbstachtung, gebrochen und hatte begonnen, mit Haschisch zu dealen. Ich wollte ihm einen Job in Saudi-Arabien besorgen. Azzedin, Mutter schickt dir ein Paket mit selbstgemachtem Gebäck und Kaffee. Und Vater hat mir $186 und einen Kuss für dich gegeben. Er hat Leberkrebs. Er hat mich gebeten, dir nichts davon zu sagen. Und jetzt lass mich gehen. Ich will dir keine Schwierigkeiten machen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen und nichts mehr von ihm gehört. Er ging in den Libanon. Nur, sein Name bedeutet Licht. Ich liebte ihn. Natürlich war mein Vater nicht in der Lage, zu meiner Promotionsfeier zu kommen. Also kam ich zu ihm und ließ die Feier in Kairo Feier sein. Und das war gut so. Kurze Zeit später hauchte mein Vater seine Seele aus. Sie ging zurück nach Hause, nach Hug. Das ärmliche Leben im Flüchtlingslager. Nie genug Geld, unqualifizierte Arbeit, ständig drohende Obdachlosigkeit, das Leben auf ein paar Quadratmeter reduziert. Das alles hatte ihn, einen stolzen, freien, erfolgreichen Bauern, zutiefst gedemütigt. Ich schwor an seinem Totenbett, ab jetzt wird meine Familie immer genug zu essen haben und ein Haus, ein richtiges Haus. Und ich werde hier in Gaza meine eigene Familie gründen. Aber wieder in Gaza zu sein, war ein Schock. Ich konnte keine Arbeit finden, obwohl Ärzte dringend gebraucht wurden. Die Israelis hatten Gaza 1967 besetzt. Jetzt 1985 musste man, wenn man eine Anstellung wollte, der Sohn einer wichtigen Persönlichkeit mit Kontakten zu den Israelis sein. Oder ein Millionär. Oder ein Kollaborateur. Da ich weder das eine noch das andere war, ging ich nach Saudi-Arabien, nach Jeddah, etwa 1000 Kilometer entfernt. Es war nicht Gaza, aber ich hatte einen perfekten Job auf der Entbindungsstation von Al-Aziza-Krankenhaus. Bald gewann ich Freunde und zum ersten Mal in meinem Leben war ich finanziell abgesichert. Mehr noch, ich verdiente so viel, dass ich den ersten Teil meines Schwures erfüllen konnte. Ich schickte Geld nach Hause und unterstützte meine Mutter und meine Geschwister. Nach 2 Jahren tat ich dann den entscheidenden Schritt, um einen Teil meines Schwures an Vaters Sterbebett zu erfüllen. Ich heiratete. Nadia und ich gaben uns das Jawort. 1987 im Flüchtlingscamp von Jabalia. Es war eine arrangierte Ehe, wie das in unserer Kultur Brauch ist. Sie war wie der viel besungene Mond, Al-Ghamar, sanft und leuchtend. Eine stille, intelligente Frau. Sie hatte eine Ausbildung als Zahntechnikerin. Nach der Hochzeit gingen wir zurück nach Saudi-Arabien. Dann brach die erste Intifada los. Der erste palästinensische Aufstand gegen die Israelis. Nadia und ich machten uns große Sorgen um unsere Familie. Zu den Zusammenstößen kam es nach dem islamischen Freitagsgebet, als jugendliche Demonstranten am Rande des Lagers Straßensperren errichteten und anti-israelische... Er ist die Reaktion auf eine 20-jährige Unterdrückung. Fanatic, 1988 kam unsere älteste Tochter Bissan zur Welt. Es ging uns gut, sehr gut sogar. Ich erhielt ein Stipendium für eine medizinische Fortbildung in London. London war so anders als Gaza. Kalt, dunkel und regnerig und dennoch lebendig, faszinierend und weltoffen. Ein Ort, wo Menschen aus aller Welt, aller Rassen und Religionen zusammenleben. Ich war völlig hingerissen. Als ich nach Jeddah zurückkam, war unsere zweite Tochter geboren. Dalal, so benannt nach meiner Mutter. Ich will zurück nach Gaza, zurück zur Familie. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Du bist oft unterwegs und in Gaza bin ich zumindest nicht alleine. Obwohl die Intifada immer noch im vollen Gange war, kehrten wir 1991 mit unseren beiden Töchtern nach Gaza zurück. An jeder Ecke standen Panzer und israelische Soldaten schossen auf alles, was ihnen verdächtig vorkam. Mit meinen Ersparnissen aus Saudi-Arabien eröffnete ich eine Abendklinik in Jabalia, in der ich die Armen der Stadt, vor allem die Frauen, kostenlos behandelte. Tagsüber arbeitete ich als Gynäkologe beim Hilfswerk der Vereinten Nationen. Bald fiel mir auf, dass die meisten Quellen, auf die ich mich für meine Arbeit zur Unfruchtbarkeit stützte, von israelischen Professoren stammten. So zum Beispiel ein Fachbuch von 2 Professoren an der Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Mitten in der Intifada nahm ich Kontakt mit ihnen auf. Hallo, Dr. Löhnenfeld? Ja. Hier spricht Dr. Abul-Eish aus Jabalia. Ich brauche für eine Patientin dringend eine Bauchspiegelung. Ja, ich werde das arrangieren. Kommen Sie. Ich war überrascht, wie aufgeschlossen und bereit Sie waren, zu helfen, zu kooperieren. Das war der Anfang und der Wendepunkt meines Lebens, meiner Karriere. Und dieser Wendepunkt hatte einen Namen. Dr. Mare Glatzermann, Leiter der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Soroka Medical Center in Beersheba. Ezedin, Sie sind ein besonderer Mensch. Sie könnten mit Ihrer ausgeglichenen Sicht der Dinge ein Bindeglied im Konflikt zwischen unserem und Ihrem Volk sein. Außerdem sind Sie ein ehrgeiziger, guter und engagierter Arzt. Ich hätte Sie gerne in meinem Team. Könnten Sie sich dazu entschließen? Nadia und ich hatten mittlerweile 7 Kinder. Unsere Töchter Bissan, Dalal, Shata, Maya, Rafa, Aya und unser Sohn Mohammed. Nadia, was soll ich tun? Mach es. Es ist ein 4-Jahres-Vertrag. Ich weiß. Es wird mir nicht möglich sein, jeden Tag von Beersheba nach Jabalia zu kommen. Die Kontrollen in Eres sind unkalkulierbar. Ich müsste mir eine Wohnung in Beersheba mieten, um pünktlich und verlässlich in der Klinik zu sein. Aber ich würde zumindest an den Wochenenden nach Hause kommen. Es ist dein Traum. Ich werde damit zurechtkommen. Und so war ich der erste palästinensische Arzt aus Gaza mit Arbeit und einer Wohnung in Israel. Wir waren dem Frieden so nah damals. Wir hatten es fast zu einer Friedensvereinbarung gebracht. Doch im September 2000 brach die zweite Intifada los. Wieder einmal Kräftemessen mit den Palästinensern. Sharon steigt mit großem Gefolge auf den Tempelberg in Jerusalem, wo auch das islamische Heiligtum liegt. Die Palästinenser sehen darin eine Provokation. The sovereignty over the Temple Mount, it's in our hands now. It will be in our hands in the future. That will be the future. Wieder war es Ariel Sharon, der in mein Leben eingriff. Er walzte mit seiner massigen Gestalt über den Tempelberg, wie damals seine Panzer durch unsere Straßen von Jabalia. Es begann mit Steinewerfen. Dann wurden die Grenzen zu Israel geschlossen. Für die Menschen in Gaza bedeutete das kein Job, kein Geld, nichts zu essen, nichts zu kaufen. Keine Zukunft. Wir sollten in unserer Existenz vernichtet werden. Viele von uns empfanden das Leben als nutzlos. Wenn dann einer durchdreht und zum Selbstmordattentäter wird, hält ihn niemand davon ab. Im Gegenteil. Er wird zum Helden. Ich wusste nicht, ob ich meine Arbeit in Israel fortsetzen sollte. Azzedine, die Kinder, die du in Israel entbindest, sind eine neue Generation von Besatzern. 18 Jahre später werden diese süßen kleinen Babys kommen und unsere Häuser niederbrennen. Sie werden uns mit ihren Panzern und Bombern ausradieren. Was sagst du dann? Wirst du stolz sein, dass du sie auf die Welt gebracht hast? Nadia, was soll ich machen? Vielleicht haben unsere Landsleute recht, aber die Kollegen und Patienten in der Klinik sind nicht die israelische Regierung. Meine Kollegen haben sich dafür eingesetzt, dass ich dort meine Facharztausbildung machen kann. Weißt du, was ich dir sage? Beende, was du begonnen hast. Nadia hatte recht. Ich bin Arzt und darf keinen Unterschied zwischen Israelis, Palästinensern, arabischen Israelis oder Beduinen machen. Als Arzt ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass jedes Kind gesund geboren werden kann. Ja, gesunde, unschuldige Kinder. Wer bringt ihnen die Dinge bei, die sie zu Feinden statt zu Freunden werden lassen? Aber auf der anderen Seite in Israel war es auch nicht anders. Immer wurde ich daran erinnert, wo ich herkam. Du tötest meinen Sohn. Wie kann man einen Araber aus Gaza hier arbeiten lassen? Sie jagen unsere Busse in die Luft und wir lassen sie unsere Kinder entbinden. Lassen Sie mich meine Arbeit tun. Ihre Frau braucht Hilfe. Wenn ich gewusst hätte, dass du aus Gaza bist, nie hätte ich dich meine Frau berühren lassen. Ich möchte sofort den Chef dieses Krankenhauses sprechen. Ich bin hier. Sehen Sie diese medizinischen Bücher? Genau danach handelt Dr. Aboulaish. Ich ersuche Sie drängend um Respekt für meinen Mitarbeiter. Und jetzt gehen Sie. Obwohl die Intifada fortdauerte, erfüllte ich den zweiten Teil meines Schwures an Vaters Totenbett. Ich baute mit meinen Brüdern ein Haus. Ein 5-stöckiges Wohnhaus in Jabalia-Stadt für die ganze Familie. Im Norden siehst du Hu, wo die Seele meines Vaters ruht. Jabalia im Osten und im Westen das Meer. Der erste Stock war von unserer Mutter reserviert, aber sie wollte das alte kleine Haus im Camp, das noch mit meinem Geld gebaut worden war, nicht verlassen. Sie wartete immer noch auf ihren Sohn, Nur. All die Jahre bügelte sie regelmäßig seine Hemden und Hosen. Mutter, das sind jetzt 19 Jahre. Du musst seine Sachen wirklich nicht mehr bügeln und hier auf ihn warten. Wenn Nur zurückkommt und er findet uns hier nicht, wird er denken, wir hätten nicht auf ihn gewartet. Aber Mutter, jeder weiß doch, wo das neue Haus der Abul-Eishs steht. Mutter blickte kurz hoch und bügelte schweigend weiter. Bald darauf erlitt sie einen Schlaganfall. Sie wachte nicht mehr auf. 3 Tage später verließ uns ihre Seele, um Nur zu suchen. Ein Jahr später wurde Abdullah, unser Jüngster, geboren. Die Familie war vollständig, das Haus fertig. Kurz darauf bekam ich eine Einladung für ein einjähriges Masterprogramm an der Harvard-Universität. Strategien im Gesundheitswesen. Die Organisation des Gesundheitswesens in Gaza war eine Katastrophe. Und sicher könnte ich mit meinem Wissen aus Harvard vieles zum Guten verändern. Nadia war wieder allein. Ich dachte erst, die Amerikaner wären arrogante Menschen. Ich hatte ein Seminar für Gesundheitsökonomie belegt. Kommilitonen warnten mich vor dem Professor. Er sei Jude, amerikanischer Jude und hasse Araber. Aber er war der kompetente Experte. Tatsächlich hatte ich das Gefühl, er würde mich im Unterricht ignorieren und bat um ein Gespräch. Ich bin sehr erstaunt. Sie können von uns profitieren, aber auch wir von Ihnen, von Ihren Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen in überfüllten Flüchtlingscamps. Meine Paranoia. Er sah mich auf Augenhöhe. Ich kam mir danach sehr töricht vor. Am 10. Juni 2004 machte ich meinen Masterabschluss in Harvard. Bei der Abschlussfeier wurden die Flaggen der Absolventen gehisst. So auch meine. Die Flagge Palästinas. Die palästinensische Flagge an einem Fahnenmast in den USA. 3 Jahre nach 9/11. Ich schaute zum Himmel. Sie, mein Bruder, Nur, unsere Fahne. Die Zeremonie war längst zu Ende. Um mich herum alle umarmten sich, gratulierten. Ich stand allein da mit meinem Diplom in der Hand. Meine Augen waren noch immer auf unsere Fahne gerichtet. Ich war stolz auf das, was ich war und auf das, was wir gemeinsam waren. Mama! Meine Kinder! Meine Heimkehr war nicht ganz so einfach nach der langen Trennung. Weder für die Kinder noch für mich. Sie hatten sich mir entfremdet. Abdullah, mein Jüngster, hörte, dass seine Cousins Onkel zu mir sagte. Onkel aus Amerika, hast du mir das mitgebracht? Das ist doch nicht der Onkel, das ist doch der Papa. Also sagte er auch Onkel zu mir. Ja, er war da, der Onkel aus Amerika. Ich hatte 3 Koffer Geschenke mitgebracht. Alle waren da. Meine Brüder, ihre Familien, die ganze Nachbarschaft. Wir redeten, lachten und aßen. 2 Wochen lang dauerte das Feiern, der Spaß und der Lärm. Es war schön, wieder zu Hause zu sein. Because this young woman's dream was to become a martyr by killing herself and others. Aber da war dieses Mädchen aus Jabalia, Wafa Samir Ibrahim Albis, 21 Jahre. Sie hatte beim Kochen schwere Verbrennungen erlitten. Sie wurde im Sorokan Medical Center fachgerecht behandelt. Ich hatte ihr dazu verholfen. Sie hatte eine spezielle Erlaubnis, die es ihr ermöglichte, zur Nachbehandlung einreisen zu dürfen. Auf dem Weg zum Krankenhaus nach Beersheba wurde sie am Grenzübergang Eres verhaftet. Sie hatte 10 Kilo Sprengstoff bei sich. Ich war außer mir. Was denkt sich die Hamas eigentlich, die diese junge Frau zum Morden schickt? Ich schrieb einen offenen Brief an die Jerusalem Post. Sie hätte eine Botschafterin des Friedens sein können. Ein derartiges Vorhaben ist ein Akt des Bösen. Ihr Ziel war, Patienten, Kinder, Frauen, Pflegepersonal und Ärzte in die Luft zu sprengen. Ist das der Dank für erwiesene Hilfe? Ist das ein Aushängeschild für den Islam, eine Religion, die menschliches Leben respektiert und heiligt? Viele in Gaza teilten meine Meinung. Selbst Politiker, die sich nicht öffentlich dazu äußern wollten, ließen mich wissen, dass ich gesagt hätte, was sie nicht zu sagen wagten. Ich galt als eine neue Stimme in Gaza, als ein Mann des Ausgleichs und der Vernunft. Ich musste und wollte politisch etwas ändern. Wozu war ich in Harvard? Wozu hatte ich internationale Kontakte? Ich musste in die Politik. Ich entschied mich, bei den Wahlen von 2006 zu kandidieren. Nadia war schockiert. Willst du all die Jahre deiner medizinischen Studien einfach wegwerfen? Politik ist ein schmutziges Geschäft. Izzedine, du kannst nicht mitspielen und gleichzeitig dabei sauber bleiben. Es ist nicht die Zeit, sauber zu bleiben. Und wo willst du das Geld für den Wahlkampf hernehmen? Ich werde versuchen, Geld aufzutreiben. Ich lieh mir $35.000 von meinen Brüdern, nahm unsere Ersparnisse, verkaufte Nadirs Goldschmuck und sogar das Gold, das wir für die Ausbildung unserer Kinder beiseite gelegt hatten. Nadir und die Mädchen verteilten Flyer und klebten Plakate. Ich trat an als unabhängiger Kandidat, um Armut, Arbeitslosigkeit und Krankheit zu beseitigen, das Gesundheits- und Bildungswesen zu ändern und um den Status der Frauen in Gaza zu verbessern. 2006 schaffte es kein unabhängiger Kandidat ins palästinensische Parlament. In diesem Jahr gewann die Hamas. Von selbigem Tag an waren die Grenzen zu Israel dicht. Aber ich brauchte unbedingt einen Job, um die Schulden des Wahlkampfes zurückzahlen zu können. Ich hatte Glück. Wieder. Ich wurde WHO-Berater des Gesundheitsministers in Afghanistan. Es war absurd. Alle 6 Wochen reiste ich vom Krieg in den Krieg. Israel zog die Blockade um Gaza immer enger. Im Gegenzug flogen nun wieder regelmäßig Qassam-Raketen von Gaza in Richtung Israel. Drakonische Einschränkungen waren die Folge. Umso mehr Raketen flogen gegen israelische Städte wie Ashkelon und Ashdod. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. It's getting worse and worse. Tomorrow it will be much more worse than yesterday. So it's getting worse. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Morgen wird es schlimmer sein als gestern. The children, they don't feel that they are children. They have no childhood. Die Kinder dort können keine Kinder sein. Ihre Kindheit wurde ihnen gestohlen. So, it's lifeless. Lack of opportunity, and this leads, of course, to anger, to violence. Der Mangel an Möglichkeiten führt zu Wut und Gewalt. Die Menschen verlieren die Hoffnung und fragen sich, warum leben wir? Es ist besser, begraben zu sein, als so zu leben. When people, they lose hope. And to ask themselves, why are we living? It's better to be under the ground from living. Trotz trotz der Blockade bekam ich einen Forschungsauftrag vom Gärtnerinstitut am Schepa-Hospital in Tel Aviv. 5 Tage pro Woche. Unsere Politiker, die israelischen wie die palästinensischen, sind unbelehrbar. Brechen ihre Versprechen, lügen, führen sich auf wie Tyrannen und gießen Öl ins Feuer, wo sie nur können. Doch die Menschen, mit denen ich spreche, Patienten, Ärzte, Nachbarn in Gaza, Freunde in Israel, sind nicht wie unsere Regierenden. Meine Freunde in Israel machen sich Sorgen um meine Familie, so wie ich mir Sorgen um ihre mache. Das israelische Embargo hatte immer schlimmere Folgen für Gaza. Die Wasser- und Sanitätsversorgung stand vor dem Kollaps. Keine Ersatzteile von Israel. Im Al-Shifa-Krankenhaus waren die Beatmungsgeräte defekt. Erklären Sie einem Vater oder einer Mutter, dass ihr Baby sterben wird, weil der LKW mit den nötigen Ersatzteilen an der Grenze festgehalten wird. Erklären Sie einem Schwerkranken, dass er nicht operiert werden kann, weil die täglichen Stromausfälle die medizinischen Geräte beschädigt haben. Erklären Sie einem Bauern, dass er sein Obst und Gemüse nicht mehr nach Israel exportieren, ja, dass er nicht einmal mehr sein Land bearbeiten darf. Erklären Sie eine Arbeitslosenquote von 70%. Erklären Sie irgendetwas. Wenn Sie den blanken Hass in den Augen Ihrer Brüder sehen und Sie selbst wissen, dass Hass die Seele frisst wie ein verzehrendes Gift. Gaza wurde unerträglich. Demütigungen und Frustration und Wut, vor allem Wut. Also, ich komme nach Hause, erschöpft vom Grenzübertritt und der Fahrt. Ich bin müde, durstig. Nadia, bring mir bitte ein Glas Wasser. Baba, kann ich dich etwas fragen? Ah, Maya, nicht jetzt. Ich brauche einen Moment Ruhe. Nadia, warum hat Rafa ihre Hausaufgaben nicht gemacht? Und Dalal? Warum war sie über Nacht weg? Ohne Erlaubnis. Und da sagst du nichts dazu, Nadia? Nadia, wie oft am Tag öffnest du den Kühlschrank? 10-mal, 20-mal und du riechst das verdorbene Fleisch nicht? Verdammt, was ist los in diesem Haus? Was ist das für ein Schweinestall? Nadia! Nadia, es tut mir sehr leid. Bitte warte einen Moment. Nadia, Maya, Liebling, hab keine Angst. Ich bin ein bisschen gestresst. Es ist schon wieder gut. Boah, es ist so schwer, wenn du nicht da bist. Das brach mir das Herz. Vor den Soldaten an der Grenze durfte ich nicht explodieren. Zu Hause aber durfte ich. Maya, was wolltest du mich vorhin fragen? Wie läuft das in der Schule? Ich will Medizin studieren und Arzt werden, wie du, Baba. Wo kann ich in Frieden lernen? Nadia, wir müssen hier weg. Es wird immer schlimmer. Ja, das ist kein sicherer Ort mehr für die Kinder. Children are the beauty of life and also a responsibility. As a father with a mission, a message in life, I want to feel that I did my mission in life. Ich bin ein Familienmensch. Meine Kinder sind mein Glück auf Erden und auch eine Verantwortung. Als Vater hat man eine Aufgabe und eine Mission. No one escapes a place which is a good one. People escape from a prison. No one wants to be in a prison. So Palestinians from Gaza, they are escaping a prison, the largest prison on earth. Niemand flüchtet von einem guten Ort. Die Palästinenser aus Gaza brechen aus dem größten Gefängnis der Welt aus. Selbstverständlich, denn niemand möchte eingesperrt sein. and some people they talk. Why do they come here? You can say they don't want to come. They were forced to leave because they seek a good life, because they have no life. Manche Leute sind empört und beklagen sich, warum die Flüchtlinge zu ihnen ins Land kommen. Sie wollen nicht kommen. Sie sind gezwungen zu fliehen. Sie suchen nach einem lebenswerten Leben, da die Heimat ihnen nichts bieten kann. Back home, they lost the opportunity. If they have the opportunity, no one will think of leaving. Ich werde nicht hassen, von Izzedine Abul-Aish. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Zweiter von drei Teilen.